Schock, jeder Schmock, der Bock hat und zu dissen wird ausgenockt. Du kannst mein Cock sacken, ich werd dich abfucken. Deine Reime sind unangenehm wie Sackratten. Im Vergleich zu uns nichts nur Müll, ich zerknüll dich und Bull, während mein Schwanz dein Loch füllt. Wie fühlt sich das an, wenn sechs Leute einen ficken? Mega Gangbang, du wirst von uns tot geritten. Straight aus Deutschland, Southpack, wir kicken Punks auch weg. Wenn sie meinen, sie wären saufett, lauf weg, denn wir spießen dich auf Keck. Halt die Fresse, du stehst direkt vor meinem Lauf. Der wenn nicht bei Tit wird irgendwann zu nem Killer. Du kopierst den Flow, sagst, du hättest ihn aus dem Magen rausgerappt. Ich glaube, jeder Faker, der einmal im Stau gesteckt hat, kommt auch nicht mehr raus. Bitch, halt dein Maul, lass deine Lügen. Du willst Hip-Hop machen, doch du zitterst vor dem Mic wie ein Aal. Mal um mal flitten wir Hater nach Plan, ziehen Tracks in die Höhe wie ein Kran. Komm in Nöte, du hast keinen Plan. Blut verschmiert mein Mic, denn du stagnierst mitten im Nirgendwo. Flows wie Beats, gut servierst. Du verlierst jeden deiner Fans an die Double D. Reimschock Connection, lebensgefährdende Flexer. Wir haben das, was alle gerne hätten. Wir sind wie Bin Laden in Manhattan. Wir schlagen krass, wir sind die, die dich abknallen. Dirty Dub und Rhymeshock, ihr Bitches, weil nur Abfall. Wir haben das, was alle gerne hätten. Wir sind wie Bin Laden in Manhattan. Wir schlagen krass, wir sind die, die dich abknallen. Dirty Dub und Rhymeshock, ihr Bitches, weil nur Abfall. Ich bin der Demagoge meiner Ideologie. Meine Hetzparole vermischt mit Poesie. Lässt euren billigen Scheiß dumm und flach aussehen. Ihr könnt ruhig wie die Szene den Bach runtergehen. Gebt euch keine Mühe, uns irgendwas zu zeigen. Das Schlachtfeld, die Bühne, dort oben werden wir bleiben. Ihr weiter wollt uns dissen, uns am Fame zu bekommen. Auf euch Schneider wird geschissen, das Game wird benommen. Denn unser Rap ist tödlich, uns obsiegen unmöglich. Keiner hat so viel Anspruch, so werft das Handtuch. Es gibt Truths, die können nicht mehr ihren Namen richtig schreiben. Wir übernehmen die Kontrolle und raten euch wegzubleiben. Rein Schock und Dirty Dump, stellen euch Loser an die Wand. Zerfetzen euren lächerlichen Ausnahmezustand. Es gibt nur einen MCers. Hast du's gecheckt? So wird das eben nie was mit einem langsamen Rap. Ausgestorben wie die Inkas. So ist es bald, denn wir machen euch Gorillas so mit einem Schlag kalt. Du schmückst dich mit fremden Lyrics, du trägst weiter. Ich verfolg dich dein Leben lang wie ein Profiler. Du bist ein Mama-Söhnchen, ich von Geburt an Fighter. Deswegen wirst du in meinen Augen auch niemals halt, ja. Du kannst am Boden liegen und von mir verrecken. Ich werd dich einen Finger strecken, um dein Leben zu retten. Fuck up, du bist gebastet und ein Spack, ja. Ich hab keinen Bock auf dein Scheiß-Track und jetzt was, ha? Was willst du gegen uns jetzt noch machen? Was willst du, Bitch? Pack deine Sachen ein. Denn wir lassen jetzt mehr als nur einen Drachen steigen. Scheiß auf deinen Kackverein, Bitch, lass die Faxen sein. Komm gegen uns und alles flieht in Panik. Komm gegen uns, dein Turm verliert die Statik. Komm uns blöd, ich hau auf deinen Schädel drauf. Scheiß auf deinen Lebenslauf, hier beißt du dir die Zähne aus. 3, 2, 10 runter bis zu Zero. Auf einmal merkst du, Dirty sind die Heroes. Was geht ab, denn Dirty chillt mit deinem Schock. Fickt euch alle, denn auf dumme Bitches haben wir keinen Bock. Du kannst nichts als über deinen Schwanz rein. Ziel sein und lass es besser ganz sein. Ich will hoch, du beißt noch in den Rheinstein. Ich komm nicht auf Partys und fahr mit der Ambulanz rein. Wir haben das, was alle gerne hätten. Wir sind wie Bin Laden in Manhattan. Wir schlagen krass, wir sind die, die dich abknallen. Dirty Dub und Reim, Schock, die Bitches rap nur Abfall. Wir haben das, was alle gerne hätten. Wir sind wie Bin Laden in Manhattan. Wir schlagen krass, wir sind die, die dich abknallen. Dirty Dub und Reim, Schock, die Bitches rap nur Abfall. Ah yeah, das Mic geht hin und her. Es ist in meiner Gewalt und ich gebe es nicht mal her. Ich bin der, der mit Rhymes jongliert, schlechte MC selektiert, guten Rap garantiert. Dirty Dump im Kollabo, Skills im Gepäck, wie ein Porno-Video, ficken wir euch weg. Ich checke ganze Sätze und Familie-Reingesetze, vernetze sie mit Jensen auf dem deutschen Wortschatz. Schlagen ein mit einer Mordskraft, es bebt die ganze Ortschaft. Rhymeshock hat die Macht, die euch auslacht. Wer sich jetzt noch traut, sein Maul aufzureißen, Mund auf, ich muss scheißen. Im Busch lauert das Doppel-D, aus dem Sumpf taucht das Doppel-D und tut dir Doppel-W. Mit der 100% Beat-Rap-Kombo flieh, du trägst Mongo-Schicht im Schacht. Wenn ich zocken geh, die Top-MG, meine Zunge lässt euch schweigen. Wir zeigen euch die Titan-Sounds, die ihr nicht habt, deshalb müsst ihr leiden. Wir zerreißen die, die denken, dass sie geil sind, obwohl sie nichts können, außer Scheiße labern, wenn sie breit sind. Unsere Beats rollen am derbsten deine Nerven. Deine Skills berühren mich nicht und wir zerreißen deine Nerven. Ihr sagt, ihr werdet Gangster, die im Club Scheine werfen. Und die harten Pimps erzählt deiner Oma deine Märchen. Ihr seid jetzt neidisch und wollt so sein wie wir. Wie soll das gehen, macht ihr auch Pisse zu Bier? Du Hampelmann machst Faxen und wirst halb zum Tier. Das ist Dirty Dump und Reimschock, Bitch, salutier. Wir haben das, was alle gerne hätten.